Was ich vorhabe, ist eine sehr prinzipielle Befassung mit dem Thema Inklusion. Und zwar will ich mit der Frage anfangen, wie verschiedene gesellschaftliche Systeme jeweils die behinderten Menschen bei sich einordnen. Und ich fange mit dem Faschismus an. Man weiß, dass der deutsche Faschismus, also der Nationalsozialismus, Behinderten ziemlich vollständig das Lebensrecht abgesprochen hat. Die galten als unwertes Leben. Und entsprechend sind die Faschisten, die deutschen Faschisten, mit ihnen umgegangen. Viele von ihnen wurden einfach ausgelöscht. Das weiß man. Warum? Was war der faschistische Maßstab des Umgangs mit diesen Menschen? Bekanntlich sind die deutschen Faschisten Hitler mit einem Kriegsprogramm angetreten, das deutsche Volk der Natur nach von Hitler als das arische Herrenvolk bezeichnet, sollte sich entweder als Weltmacht durchsetzen oder untergehen. Das war Hitlers Alternative. Und für dieses Programm organisierte der faschistische Staat eine radikale, totalitäre Auslese im Volk nach Fähigkeit, einschließlich der dafür von den Faschisten veranschlagten natürlichen Voraussetzungen, nach Fähigkeiten und Wille. Das deutsche Volk wurde brutal vermessen danach, wer von ihnen in der Lage war, also Fähigkeit, und bereit war, Wille, sich positiv zu diesem Kriegsprogramm zu stellen und sein Leben vollständig in dessen Dienst zu stellen. Ausgesondert wurden darüber ganze Volksteile, in denen Hitler einen inneren Staatsfeind sah. Das waren, wie jedermann weiß, in erster Linie Juden und Kommunisten. Zweitens, dazu all jene, denen für diesen Kampf von den Faschisten die nötige Sittlichkeit abgesprochen war. Das waren damals Schwule, Lesben, Kriminelle, aber auch Sinti und Roma sind in diese Abteilung eingeordnet worden. Und schließlich diejenigen, die von ihrer physisch-psychischen Ausstattung als in Anführungszeichen defekte Menschen kein Beitrag zum Kampfprogramm zu erwarten war, sondern die als gesellschaftliche Last galten, als kaputtes Genmaterial behandelt wurden, eben die Behinderten. Die Auslese wurde vollzogen, das ist jetzt wichtig, als Urteil über die Natur, die Anlage dieser drei Gruppen. Da Hitlers Befund lautete, dass die wahre Natur des deutschen Ariers, ihn zu diesem Kampfprogramm physisch und geistig und moralisch befähigte, war für ihn umgekehrt klar, dass die Aussortierung der dafür Untauglichen und Unwilligen auch an der physischen Natur dieser drei Gruppen anzusetzen hatte. So wie also Hitler in dem Ariertum die Naturmerkmale der deutschen Rasse fand, die sie zur Selbsterhaltung als Herrenvolk im Krieg verpflichtete und befähigte, so sehr sah er umgekehrt in der Natur der Feinde, Störer, Unfähige, Defekte, bitte schön alles immer mit den entsprechenden Anführungszeichen mitdenken, die Bedrohung des faschistischen Kampfprogramms von Natur aus. Folglich war klar, dass Auslöschung dieser Logik nach die Konsequenz Hitlers war, mit der er sich gegen andere faschistische Programme, die in der Debatte waren innerhalb der NSDAP, durchgesetzt hat. Da gab es zum Beispiel das Programm, das werden viele von euch, von Ihnen wissen, Aussiedlung der Juden nach Madagaskar. Kasernierung der übrigen Staatsfeinde und Kriminellen in Lager zwecks Umerziehung und so weiter. All diese Vorschläge hat Hitler mit dem Hinweis auf die rassische, auf die rassischen Defekte dieser Feinde zurückgewiesen. Der Rest des arischen Volkes hatte die Auslese als positive Auslese weiter zu absolvieren. Physische und geistige Erziehung im Sinne des Nationalsozialismus für ein Volk, das Hitler genannt hat, das Volk des besten Menschentums, ich zitiere aus Mein Kampf, des besten Menschentums, gut im Sinne aller Tugenden, besonders ausgezeichnet durch Mut und Opferbereitschaft. Das waren für ihn die positiven Merkmale. Soweit erstmal der Faschismus. Jetzt springen wir in unsere Gesellschaft rein. Also in die Gesellschaftsform des Marktwirtschafts, vielleicht darf ich hier auch Kapitalismus sagen, politisch als Demokratie organisiert. Gelernt haben wir alle, dass mit dieser demokratischen Organisation der Marktwirtschaft der Faschismus endgültig überwunden sei. Ob das der Fall ist oder nicht, darüber will ich gar nicht reden. Habe ich ein Buch drüber geschrieben. Was natürlich nicht heißt, eins, das Jonas wieder empfehlen wird, ernsthaft, was natürlich nicht heißt, dass die politische Herrschaft in der Demokratie nicht auch so ihre ganz eigenen Vorstellungen von einem tüchtigen und tauglichen Volk hat. Drei Punkte sind den hiesigen regierenden politischen Parteien fast quer durch alle wichtig. Das hiesige Volk soll erstens, wie man heute sagt, standorttauglich sein. Das heißt, ausgerüstet mit ihren jeweiligen Mitteln als Fabrikbesitzer oder Arbeitskraftbesitzer oder sonst was und den Leistungen, die sie daran vollbringen, als Selbstständige oder Unselbstständige, Unselbstständige sind natürlich die Mehrheit, zu der Weltmarktkonkurrenz Deutschlands ausgedrückt in Wachstumszahlen beitragen. Die Voraussetzung dafür ist die Erziehung zur Konkurrenzfähigkeit innerhalb dieses ökonomischen Systems, zu dem ich gleich noch mehr sagen werde. Zweitens ist natürlich verlangt, dass das Volk loyal zur politischen Führung steht. Hierzulande immer eingeschlossen Formen der Kritik, die dann aber konstruktiv sein müssen. Es herrscht ja Meinungsfreiheit. Konstruktive Kritik, für die man auch in Wahlen dann Parteien über deren Diversifizität man streiten kann, ihre loyale Beteiligung zu diesem System zum Ausdruck bringen können. Und drittens soll das Volk auch in Sachen Tugend und Moral sich die jeweils, das wechselt immer nach Konjunkturen, geforderte Sittlichkeit zu eigen machen. Jedermann weiß, gegenwärtig stehen solche Tugenden wie Toleranz, vor allem gegenüber Flüchtlingen, ganz oben auf der Moralskala. Aber immer wieder, dazu kann man sich die Leitkulturthesen von Herrn de Maizière anschauen, ist der Hinweis auf Leistungsfähigkeit, also Fleiß, Ordnung und so weiter, eingeschlossen in dem, was an Moral, an Tugend, an Sittlichkeit von den Deutschen verlangt wird. Ob das dann eingehalten und durchgesetzt wird, ist eine andere Frage. Danach wird auch hier ausgelesen. Da darf man sich nichts vormachen. Nach diesen Kriterien wird hierzulande auch eine Sortierung vollzogen im Staatsvolk. Die findet allerdings nicht rassistisch, auch nicht vor der Konkurrenz, wie bei den Faschisten statt, sondern in aller Regel in der Konkurrenz, während des Konkurrierens. Dieser Sortierungsprozess per Konkurrenz beginnt, das weiß jeder, in der Schule, setzt sich auf den diversen Arbeitsmärkten fort und dann im Berufsleben. Wenn man dort in Betrieben ist, weiß man, dass die auch um die Konkurrenz nicht nur nicht herumkommen, sondern ihre Existenz in der Konkurrenz behaupten müssen. Parteien konkurrieren, ja ganze Staaten auf der Welt stehen in Konkurrenzverhältnissen. Aber nach innen muss ich feststellen, dieser als Konkurrenz organisierte Sortierungsprozess bestimmt hierzulande, auch wenn man das vielleicht gar nicht so im Einzelnen empfindet, weil es so selbstverständlich geworden ist, das ganze Leben der meisten Menschen. Dem kommt niemand aus. Da soll sich auch niemand was vormachen. Ihr oder Sie, die Sie hier sitzen, sind schon das Resultat eines Ausleseprozesses. Und wenn Sie sich mal überlegen, welche in Anführungszeichen Klassenkameraden in der Primarstufe inzwischen Hartz IV oder sonst was sind, dann wissen Sie, was ich mit Auslese meine. Regelmäßig aufs Neue wird dann ein Resultat dieses vor allen Dingen über Schule, Arbeitsmarkt und Beruf gehende Ausleseverfahren festgestellt und das Resultat davon wird auch überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht, was das Resultat davon ist. Das Resultat findet sich zum Beispiel in der gerade jetzt letzte Woche veröffentlichten neuen Armutsbericht der Bundesregierung und zusammenfassend heißt dann der Beschluss, ja, die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Das ist das Bild der Pyramide, das ist das Resultat der das Leben der meisten Menschen hier bestimmenden Konkurrenz. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Das heißt, die große Masse unselbstständiger Bürger mit geringem Einkommen macht den breiten Sockel der Pyramide aus. Sie kennen das Bild, Sie haben das in der Schule gelernt. Das heißt, das sind vor allen Dingen diejenigen, die den breiten Sockel der Ärmeren ausmachen, die genau das produzieren, was die kleine Schicht der Reichen als Material ihres Reichtums auf den Märkten verkauft. Die produzieren das und die anderen werden davon reich. Die drei Kategorien, mit denen der Faschismus nach Maßgabe seiner rassistischen Menschenkunde verfahren ist, sind, muss man sagen, wenn man das genauer betrachtet, auch den demokratischen Regierungen nicht unbekannt. Und freuen sich auch hier Verfahren der demokratischen Auslese besondere Aufmerksamkeit, allerdings in ganz anderer Weise. Der hiesige Staat kennt Staatsfeinde. Und komischerweise oder vielleicht gar nicht komischerweise rangieren unter den ersten Staatsfeinden genau die, die bei den Faschisten auch mit an erster Stelle waren. Kommunisten oder verjudete Kommunisten, wie es bei Hitler hieß. Dazu natürlich alle möglichen anderen Dinge. Ich bin jetzt Abteilung Staatsfeinde. Also diejenigen, die für unwillig gehalten werden, bei diesem demokratischen Staatsprogramm mitzumachen. Zweite Abteilung, die sittlich Abweichenden, das sind zum Teil ein bisschen andere als bei dem Faschismus, aber da gibt es auch Überschneidungen. Die Päderasten sind auch bei den Faschisten nicht gut gelitten, die Kriminellen gleichfalls nicht, dass es die zum Teil ähnliche kriminelle Delikte waren, muss man nicht verschweigen. Heutzutage sind es auch Eigentumsdelikte, dazu sind Dealer gekommen und so weiter und so fort. Und dann die dritte Abteilung, die Behinderten. Die Behinderten, die physisch und psychisch Behinderten. Alle drei haben nach dem herrschenden politischen Urteil eines gemeinsam. Nach dem herrschenden politischen Urteil, das ist wohlgemerkt nicht meines. Sie passen nicht zu den eingerichteten gesellschaftlichen Verhältnissen, entweder weil sie sich ihnen verweigern mit politischen Argumenten, Kommunisten und andere, oder weil sie keinen produktiven Beitrag leisten wollen oder können. Das ist ein ähnliches Urteil, allerdings hält sich, und darauf muss man jetzt Acht geben, damit man nicht mir falsche Vergleiche unterstellt, hält sich die Demokratie sehr viel darauf zugute, dass sie mit diesen drei im Volk vorhandenen Menschengruppen, die sie für so oder so abweichend, deviant, untauglich erklärt, nicht so verfährt wie die Faschisten des Nationalsozialismus. Umbringen, Euthanasie, Todesstrafe, KZs kommt demokratisch für diese drei Gruppierungen bei uns nicht in Frage. Übrigens, das soll schon, so habe ich es wenigstens noch in der Schule und im Studium gelernt, das allein soll schon schwer für die demokratische Politik sprechen. Nur weil sie Gegner, Störenfriede und für unbrauchbar erklärte, nicht gleich umbringt, soll das für die Demokratie sprechen. Ein peinliches Lob. Ein peinliches Lob, das einen schlimmen Maßstab offenbart. Jenseits dieses faschistischen Umgangs darf sich die Demokratie ziemlich viel an Ausgrenzung und negativer Auslese erlauben. Und das tut sie auch. Wie verfährt sie mit Staatsfeinden, Kommunisten, Anarchisten, sonstigen Linken? Zum Teil erwischt es auch mal einige Faschisten. Wie verfährt sie mit denen? In der beruflichen Konkurrenz, manchmal schon auf dem Markt, gibt es Sortierung nach dem Kriterium der politischen Willigkeit. Das Kriterium führt angewandt dazu, dass schon so einige von diesen Menschen aus dem Beruf herausgenommen worden sind, nicht weiter konkurrenztauglich erklärt worden sind. Das Ganze hieß und heißt immer noch Berufsverbot. Wenn sich solche Menschen zusammentun und organisieren, dann weist der Staat mit dem Instrument des Parteienverbotes dagegen vorzugehen. Das hat er mit der KPD gemacht, das hat er mit der NPD für nicht notwendig gehalten, wenigstens bisher. Was ist mit der zweiten Gruppierung? Rechts- und Sittlichkeitsverbrecher. Dasselbe. Wegsperren, wenn sie sich in der Konkurrenz oder neben der Konkurrenz in dem Privatleben, das idiotischerweise auch von vielen wie eine Konkurrenz gehandhabt wird, nicht den Regeln von Anstand und Ordnung, wie sie hier gelten, unterwerfen. Behinderte? Ja, langsam komme ich zum Thema. Das wird gleich genauer von mir angesprochen werden. Ich will aber noch mal eben kurz zu den ersten beiden. Denjenigen, die unter sittlich untauglich und denjenigen, die unter politisch unwillig, störend fallen, etwas sagen. Worauf hält sich bei dem Umgang mit diesen beiden Gruppierungen eigentlich die Gesellschaft, die demokratische Gesellschaft, etwas zugute? Dass sie Kritiker, Systemkritiker, Rechtsbrecher, Sittlichkeitstäter nicht umbringt, sondern leben lässt, ist richtig, aber zugleich ist sie bemüht, dasselbe, nämlich sie unschädlich zu machen, auf andere Weise zu erreichen. Sie gesellschaftlich unschädlich zu machen, kann man nämlich wirklich auf verschiedene Weise. Wo der Faschismus zu Störungen erklärte Menschen beseitigt, das heißt sie unschädlich macht, indem er sie umbringt, da ist die Demokratie sehr darauf bedacht, dass diese Störungen nur, in Anführungszeichen, nicht wirksam werden, ohne jedoch die Störenfriede gleich zu eliminieren, obwohl sie gelegentlich auch das betreibt, wie man an der RAF sehen kann. Was für Demokraten in Amt und Würden nicht in Frage kommt, wenn sie dies macht, das ist so etwas wie zum Beispiel eine öffentliche Auseinandersetzung mit Kritikern des Systems. Passiert nicht. Was auch nicht passiert, ist, dass man sich einmal in aller Öffentlichkeit vernünftig die Frage vorlegt, warum Rechtsverstöße gegen das Eigentum, und das sind fast 90% aller Rechtsverstöße hierzulande, warum die hier so massenhaft an der Tagesordnung sind. Dass Leute meinen, sie müssten auf fremdes Eigentum zugreifen, weil sie kein eigenes haben. Muss ja was mit der Eigentumsordnung zu tun haben. Und was auch nicht gefragt wird, oder nur ganz selten gefragt wird, auf jeden Fall nicht mit Konsequenzen, ist die Frage, jetzt bin ich bei den sogenannten Sittlichkeitstätern, welche gültigen sittlichen Maßstäbe hier in dieser Gesellschaft denn wohl die Grundlage für Formen ihrer sogenannten Pervertierung bilden. Bei Vergewaltigern, bei Päderasten, bei allen Varianten von Machismus und so weiter. Wird nicht gemacht. Das wird nicht gemacht, sondern wegsperren, unschädlich machen, was anderes mundtot machen, was anderes kommt hier nicht in Frage. Also es werden nicht die Personen eliminiert, sondern sie werden um ihre störende Wirkung gebracht, aber als Personen leben gelassen und sei es nur im Knast. So, nun zur dritten Abteilung, den Behinderten. Ich will nicht in die Debatte, ob man jetzt Behinderte sagt oder nicht sagt und wer alles dazugehört, nicht weiter einlassen. Es ist klar, dass ich nicht den Herrn Schäuble meine, und es ist auch klar, dass ich erstmal nicht solche Sportler wie den Sonderpädagogen kennen, den Markus Rehm oder den Pistorius meine, sondern ich meine solche, die dem allgemeinen Sprachgebrauch in der Sonderpädagogik, so wie ich das kenne, bezeichnet werden als Menschen mit attestiertem geistigen, psychischen und sozialen Förderbedarf. Ich will mich aber auf diese Debatte der Definition nicht weiter einlassen. Dass die neben den ersten beiden Gruppierungen, die als gesellschaftliche Störenfriede charakterisieren, eine gesellschaftliche Sondergruppe darstellen, die eine extra Behandlung verdient, das muss man nicht groß begründen. Das liegt auf der Hand. Das liegt einfach dadurch auf der Hand, dass zum Beispiel, das kann man in jedem Buch über Inklusion nachlesen, angeblich sogar 12% dieser Gesellschaft unter diese Behinderungen fallen. Und auch qualitativ muss ich das nicht weiter groß begründen. Der Umstand, dass sie einer wie auch immer gearteten Sonderbehandlung zugeführt werden. Nehmen wir den Fall hier. Entweder als Separierung, Exklusion oder Inklusion, verweist schon darauf, das ist eine Sondergruppe, die eine Sonderbehandlung erfährt. Welche Sonderbehandlung oder welche Sonderbehandlungen sind es? Wie werden die Sonderbehandlungen begründet? Und was ist von diesen Begründungen, von diesen offiziellen Begründungen der jeweiligen Schulpolitik und ihrer wissenschaftlichen Repräsentanten zu halten? Das ist meine nächsten Fragen. Wobei ich von vornherein mal auf eine Sache gleich aufmerksam machen möchte. Wenn sich jetzt seit 2009 ungefähr es durchgesetzt hat, in vielen Schulen die Inklusion mit der Inklusion die Exklusion zu ersetzen, dann geht das ja nur, wenn man in irgendeiner Weise eine Kritik an dem exklusiven Verfahren oder der Separierung dieser Behinderten in Sonder- und Fördereinrichtungen hat. Sonst müsste man das ja nicht ändern. Also es wird sich nachher die Frage stellen, welche Kritik ist das eigentlich, die die Inklusionsvertreter an dem bisherigen System hatten, dass sie gesagt haben, das wollen wir nicht mehr, Inklusion. Ich fange aber mal an mit dem exklusiven Fördersystem, weil das muss man ja wissen, wenn man rausfinden will, was ist eigentlich die Kritik daran gewesen. Also, warum wurden oder werden Teile des Nachwuchses immer noch von der Pflicht zur Absolvierung der allgemeinen Regelschule befreit. Was ist es ja? Der Beschluss ist es. Ich lese mal vor aus einer Verordnung über die sonderpädagogische Förderung aus dem Land Nordrhein-Westfalen, durchaus jüngere Begründung. Da heißt es: Bei Anhaltspunkten dafür, dass eine Schülerin oder ein Schüler wegen einer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen des erheblich beeinträchtigten Lernvermögens, nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen kann, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde über Zuweisungen sonderpädagogischer Einrichtungen. Das ist ein exemplarisches Zitat, aber ich könnte auch noch welche aus Bayern oder aus Bremen bringen, die klingen ähnlich. Was wird da eigentlich als Begründung herangezogen für diese Überweisung von Behinderten in die Fördersysteme? Das Entscheidende, worauf ich mein Augenmerk richten möchte, ist, dass es darum geht, dass das Lernvermögen dieser Menschen beeinträchtigt ist. Das Lernvermögen beeinträchtigt ist, sodass sie am Unterricht nicht teilnehmen können. Was ist das eigentlich für eine Begründung? Taugt die? Taugt die als Begründung für die Überweisung dieser Schüler in die Fördersysteme? Ich meine nicht. Wieso sollen diese Menschen denn eigentlich nicht am Lernen, an Lernprozessen teilnehmen, an organisierten Lernprozessen? Dann lernen sie langsamer, weniger, vielleicht auch ein bisschen was anderes, mit anderen Methoden. Wieso sollen sich Fördern und Lernen in allgemeinen Schulen denn ausschließen? Im Prinzip schließt sich das, wenn es ums Lernen geht, überhaupt nicht aus. Aber so wie das Lernen in der hiesigen Regelschule organisiert ist, schon. Aber übrigens, davon ist in der Begründung aus Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht die Rede. Da geht es nur um Lernen und Unterricht. Warum? Also eine Begründung für den Ausschluss vom Lernen, dafür taugt das nicht. Immer ist unter der Hand unterstellt, es geht um diese Schule hier. Und was ist damit gemeint? Wie jeder weiß, ist diese Schule keine Lernanstalt, in der Kinder gemäß ihres Lernstandes und ihres Lerntempos Grundlagen in Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter beigebracht werden. Das ist es nicht. Das Lernen ist vielmehr, und zwar in der Regel von Anfang an, als Lernkonkurrenz organisiert, in der über Noten verglichen wird. Lernkonkurrenz und nicht Lernen. Oder Lernen als Lernkonkurrenz. Das Konkurrenzprinzip mit seiner Auslesefunktion, ich habe vorhin schon kurz darauf Bezug genommen, das Konkurrenzprinzip mit seiner Auslesefunktion, mit der über Erfolg und Misserfolg im gesellschaftlichen Leben hierzulande entschieden wird, Auslesefunktion, die nach Siegern und Verlierern sortiert und die, wie ich schon angedeutet habe, lebensentscheidend ist, das Leben aller Menschen also bestimmt hierzulande, bestimmt diese Konkurrenz, bestimmt auch das Lernen in der Schule. Was ermittelt die Lernkonkurrenz dort? Was ist der Zweck der Organisation des Lernens als Lernkonkurrenz? Dort ermittelt die Lernkonkurrenz den Grad der Eignung zunächst für die weitere Bildungskarriere innerhalb des Schulsystems, und ermittelt damit zugleich die Position, in der der Nachwuchs in die berufliche Konkurrenz, also zunächst in die Konkurrenz um Arbeitsplätze, eine Konkurrenz, die auf verschiedenen Ebenen des Arbeitsmarktes angesiedelt ist, einsteigt. Dabei wird hier dafür gesorgt, dass über diese Lernkonkurrenz in der Schule nach neuesten Statistiken immer noch gut die Hälfte des gesamten Nachwuchses Behinderte sind draußen, von weiterführender Bildung ausgeschlossen. Und das ist, und auch da sage ich nichts Unbekanntes, in der Regel gleichbedeutend damit, dass diesen Abteilungen des Nachwuchses, die auf Restschulen wie Hauptschule und Realschule landen, die Zugänge zu gehobenen Berufen verschlossen sind. Was hat das alles mit dem erheblich beeinträchtigten Lernvermögen zu tun, dass ich jetzt über Konkurrenz rede? Warum erlaubt das die Beteiligung an der schulisch organisierten Lernkonkurrenz nicht? Am Lernen ginge das. Meine Behauptung ist, an der Lernkonkurrenz nicht. Es ist eine klare Sache, muss man sich nur einmal vor Augen führen. Die Lernkonkurrenz funktioniert nämlich so, dass alle Schüler unter dieselben Lernbedingungen gesetzt werden, nach Lernstoff, nach Lerntempo und nach Lernergebnisbewertung, in Noten oder Punkten, was immer das ist. Es ist ein Verfahren, Organisation des Lernens als Lernkonkurrenz, in dem alle zunächst, das klingt vielleicht für Sie merkwürdig, mit gleichen Chancen an die Startlinie gehen, allerdings auf der Grundlage gänzlich ungleicher Voraussetzungen. In der Schule heißt das immer, es fehlt an Chancengleichheit. Dabei ist eine Verwechslung von Voraussetzungen und Chancen gar nicht, will ich aber nicht weiter drauf reden. Das Resultat davon ist, aufgrund dieser Gleichbehandlung, gleicher Lernstoff, gleiches Lerntempo, gleiche Lernergebnisbewertung, findet ein Lernleistungsvergleich statt. Die Schüler werden auf eine Hierarchie verteilt, weil sie vorher vergleichbar gemacht worden sind. Für diese Vergleichbarkeit, alle nach den gleichen Kriterien antreten zu lassen, sorgt das Verfahren, das ich gerade charakterisiert habe. Und mit diesen gleichen Bedingungen müssen Sie dann auf der Grundlage dessen, was da jeweils gelernt worden ist, in den Prüfungen, in Klausuren und so weiter fertig werden. Der Lernleistungsvergleich, und deswegen sitzen Sie hier, wird nachher, auch dies übrigens ein Skandal des hiesigen Bildungswesens, festgeschrieben und als Entscheidung über die weitere Schulkarriere exekutiert. Skandal, warum? Ein Satz. Diejenigen, die in den Examina, in den Klassenarbeiten zu verstehen gegeben haben, dass sie den Stoff nicht verstanden haben, denen wird nicht etwa der Stoff wieder beigebracht, noch beigebracht, sondern das ist dann Schluss. 5 ist 5. Wenn ein Schüler nachher ankommt und sagt, ich habe den Stoff jetzt gelernt und bitte, Sie müssen meine 5 korrigieren zu einer 2, dann sagt der Lehrer, du hast sie aber nicht alle. Das habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, sowas passiert tatsächlich. Das heißt, an der Lernkonkurrenz kann man nur teilnehmen, wenn alle Lernkonkurrenzteilnehmer über die gleichen elementaren Voraussetzungen fürs Konkurrieren verfügen. Er muss lernkonkurrenztauglich sein. Dazu gehört nicht nur, dass er sich den ganzen Quatsch gefallen lassen muss, nicht abschreiben und was dazu alles gehört, für einen Unfug, sondern dass er auch die elementaren Kenntnisse haben muss, die zum Beispiel bei einem Diktat verlangt sind. Beim Diktat ist verlangt, dass man Gehörtes vom Lehrer Gesprochenes in Geschriebenes übersetzen kann und dass man über erste Kenntnisse der Regeln des Rechtschreibens verfügt, dass man die kann. Wo das nicht der Fall ist, hat die Beteiligung an der Lernkonkurrenz keinen Sinn. Das ist das in der NRW-Verordnung ausgesprochene Urteil. Offensichtlich sind die Behinderten nicht lernkonkurrenztauglich. Was behauptet wird, sie würden über ungenügende Fähigkeiten zum Lernen verfügen, ist eine freche Lüge. Ein Unfug. Gemessen wird es immer an der Tauglichkeit in der Lernkonkurrenz. Und da fallen sie durch. Ich habe nochmal ein anderes Zitat aus einem Klassiker der Sonderpädagogik. Das ist das Buch Eingekenz von der Sieglinde Elga Rüttgert, mir rausgesucht. Da heißt es, geschrieben ist es 2008, obwohl die, jetzt redet sie über die Hilfsschule, den Anspruch erhob, ausschließlich schwachsinnige, also eindeutig intelligenzgeschädigte Kinder aufzunehmen, war sie in Wirklichkeit ein Sammelbecken für die unterschiedlichsten Arten von, jetzt spricht sie es aus, Schulversagen. Ist was ganz anderes als Leute, die beim Lernen so nicht mitkommen. Schulversager, das ist der Witz. Schulversager, sprich Versager in diesem Schulsystem, wo das Lernen als Konkurrenz organisiert worden ist. Ich ziehe ein vierfaches Fazit für meinen ersten Teil. Das erste Fazit heißt, es ist also, ich habe es eben schon gesagt, eine freche Lüge, wenn behauptet wird, wegen erheblich beeinträchtigtem Lernvermögen könnten die Behinderten am Unterricht nicht teilnehmen. Nur weil der Lernprozess als Konkurrenz organisiert wird, werden Behinderte von vornherein, in der Regel auch vor der Konkurrenz oder gleich am Anfang, aus dem Lernprozess aussortiert. Zweitens, es geht also bei dieser Begründung für die Einrichtung von Hilfs-, Sonder- und Förderschulen, früher hießen sie ja, sagte das Zitat auch Hilfsschulen, geht es in erster Linie nicht darum, dass Kinder den Kindern in diesen Fördereinrichtungen die ihnen entsprechenden Lernwege zu eröffnen. Die ganze Beweisführung, die ich bis jetzt gebracht habe, inklusive der Zitate als Belegmaterial, zeigen, dass die Rede vom Fördern nichts anderes ist als eine verlogene, nachträgliche Umformulierung eines negativen Ausleseprozesses, eines negativen Urteils, die sind für die Schule nicht tauglich, Schulversager, Lernkonkurrenz untauglich. Drittens, und wenn es nicht darum geht, die Behinderten vor der Regelschule zu schützen, sondern umgekehrt die Lernkonkurrenz der Regelschule vor den Behinderten zu schützen, so brutal muss man das mal umkehren, da ist auch klar, dass jede Beteiligung der Behinderten an den Verfahren der Regelschule von den daran beteiligten Lehrern, Eltern, im Übrigen auch Schülern häufig, als Störung betrachtet wird. Aus der Unfähigkeit zur Beteiligung, zur Absolvierung der Standards des Lernens als Konkurrenz wird dann schnell das Urteil, sie sind Störung im Schulbetrieb. Und mein vierter Schluss des ersten Teils, wer dafür für untauglich erachtet wird, der ist damit zugleich implizit für untauglich erachtet worden an allen darauf aufbauenden Konkurrenzveranstaltungen innerhalb des Schulsystems, auf dem Arbeitsmarkt, in den Betrieben teilzunehmen. Das Urteil Schulkonkurrenz untauglich schließt ein, das muss man sich mit aller Brutalität deutlich machen, weil diese Schulkonkurrenz die Voraussetzung darstellt, für die Entscheidung, wo in der Konkurrenz machst du nachher weiter. Da heißt die Eliminierung aus der Konkurrenz, vor der Konkurrenz, das Urteil gesellschaftlich untauglich. Die Konsequenz sind also dann die Einrichtung dieser Förderschulen, wo sich Lehrer abmühen, wo sich Lehrer mit großartiger Moral um die Schüler bemühen, aber dass sich das, was die Lehrer dort im Kopf haben, nicht dasselbe ist, was die Schulpolitik mit diesen Einrichtungen will, das sollten sie sich selber mal klar machen. Übrigens gilt das für die Regelschule genauso. Wenn Lehrer davon reden, ach Gott, ich komme wegen der ganzen Bürokratie und der Notenvergabe nicht zum Eigentlichen, zum Pädagogischen, haben sie keine Ahnung, was es in der Schule auf sich hat. Sie sind die Initiatoren dieser Lernkonkurrenz und haben das zur Beurteilung. Deswegen ist die Vergabe von Noten nicht etwas, was ihren eigentlichen Auftrag hindert, sondern ihr eigentlicher Auftrag. So, das war jetzt erstmal Exklusion oder Separierung. Jetzt zur Inklusion. Ich glaube, 2009 war es, ist, dass der UNO-Beschluss in Deutschland ratifiziert worden ist. Und diese Ratifizierung und der Beschluss der Umsetzung, es sollte ja nicht nur auf dem Papier sein, sondern es sollte ja umgesetzt werden in den Schulen. Geht nur, habe ich vorhin schon gesagt, wenn man sich in irgendeiner Weise klar darüber war, dass das alte System nichts taugt. Sonst müsste man es jetzt ja nicht ändern. Sonst müsste man ja nicht das Gegenteil machen. Wie heißt die Kritik? Wie heißt die Kritik, die da kam? Die ist merkwürdig. Die ist merkwürdig. Ich lese mal ein Zitat vor. Das Zitat eines begeisterten Fans der Inklusion. Das ist ein SZ-Journalist, Prantl, einige kennen ihn vielleicht. Da hat er gesagt, als die Debatte so richtig im Gange war, es geht um Wichtiges Demokratisches, um die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in die normale Alltagswelt. Inkludieren heißt Anerkennung und Wertschätzung für Menschen mit Behinderung. Inklusion heißt Anerkennung und Wertschätzung für Menschen mit Behinderung. Sollen wir jetzt daraus umgekehrt den Schluss ziehen, dass in den ganzen Fördersystemen das Gegenteil passiert ist? Fehlende Anerkennung und fehlende Wertschätzung? Ich glaube, der hat seinen eigenen Gedanken nicht zu Ende gedacht. Es wird übrigens noch merkwürdiger. Übrigens, das ist auch ein exemplarisches Zitat, da kann man alle möglichen anderen nehmen, immer findet man sowas. Es wird übrigens noch merkwürdiger, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass die beiden einander widersprechenden Prinzipien, Exklusion und Inklusion, zum Teil wortgleich begründet werden. Komisch. Nur mal ein Zitat. Exklusion unterstützt und begleitet diese Kinder durch individuelle Hilfen, um für diese ein möglichst hohes Maß an Alltagstauglichkeit, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu erreichen. Dasselbe, was der Prantl als das große Ziel der Alltagstauglichkeit formuliert hat. Ja, was denn nun? Dass die Vertreter des einen wie des anderen Prinzips nicht sich hinstellen und sagen, es geht uns nicht um die Behinderten. Das ist schon mal klar, dass sie also alles, was da passiert, schönfärberisch als nichts als einen Dienst an den Behinderten vorstellen. Das kann ich mir schon vorstellen. Die Wahrheit ist das trotzdem nicht. Ja, was ist hier denn die Wahrheit? Was ist denn das, was an der Exklusion nicht passte? Ich will mal das versuchen, mit zwei Zitaten, aktuellen Zitaten, zu erklären, so wie ich es mir zurechtgelegt habe. Ich glaube, aus diesen Zitaten lässt sich die Antwort, worum es bei der Inklusion geht, entnehmen. Ich weiß nicht, ob Sie folgendes Zitat kennen. Es stammt aus dem Jahresbericht 2011 des Kinderschutzbundes Münster. Da heißt es, Inklusion heißt, dass sich alle Gummibärchen unabhängig von ihrer Farbe von Anfang an in einer Tüte befinden. Und wenn Sie den aktuellen Film über Inklusion, Ich, Du, Inklusion, schon gesehen haben. Empfehlen kann ich dir nicht. Dann wissen Sie, dass dort genauso argumentiert wird. Ich zitiere aus einem Interview, was der Regisseur gegeben hat. Der ist begeistert für eine Form der Stellung zu den Behinderten, die er folgendermaßen charakterisiert. Da ist jeder anders. Der Puma kann jagen, aber nicht gut tauchen. Das Nashorn trampeln, aber nicht klettern. In der Tierprüfung helfen dann alle allen und jeder merkt, dass er dann stärker ist. Wieso der auf eine Tierprüfung kommt, ist mir ein völliges Rätsel. Der hat einen Sockenschuss von der Schule her noch. Sonst käme man auf sowas nicht. Vor allen Dingen in der Prüfung helfen. Das ist gerade das Gegenteil, was man hinzulande in Prüfungen machen darf. Naja, aber wie denn in dem Grund diese Klasse von Grundschülern, wo auch in Grundschülerweise, die da jemanden Jahreschritt aufführen, ja. Genau das ist es. Und das finde ich gemein. Was soll das Bild? Es ist egal, ob man jetzt diese verschiedenen Tiere oder die Gummibärchen nimmt. Mach's mal in den Gummibärchen, da ist es immer noch ein bisschen plastischer. Was? Wir sind doch alle Gummibärchen, nur mit anderer Farbe. Was soll das sagen? Das soll sagen, wir sind als Gummibärchen alle gleich. Egal ob behindert oder nicht, unterschieden nur in Farbe, also in rein äußerlichen Merkmalen. In rein äußerlichen Merkmalen. Oder anders gesagt, die Differenz zwischen behindert und nicht behindert ist ein rein äußerliches Unterscheidungsmerkmal. So wie Körpergröße oder Haarfarbe. Es ist nichts, will das Gummibärchen-Zitat sagen, was die wesentliche Bestimmung eines Individuums und erst recht nicht, was seine gesellschaftliche Rolle und seinen Status als Behinderter betrifft. Das sind qualitative und Wesensunterschiede und nicht einfach nur eine andere äußerliche Farbe. Ich halte das deswegen auch für eine riesengroße Frechheit, solche Zitate. Und zwar gerade den Behinderten gegenüber. Die Behauptung der Identität als Gummibärchen beschließt einfach mal, das zu ignorieren, was man doch weiß. Was nämlich der gesellschaftliche Status und was die individuelle Besonderheit dieser behinderten Menschen in einer Konkurrenzgesellschaft bedeutet. Um die weiß man doch. Die sind in der Schule für Konkurrenz untauglich erklärt worden und das heißt was? Für den Ausschluss aus dem weiteren hierzulande in der Gesellschaft als Konkurrenz organisierten gesellschaftlichen Leben. Macht aber nichts, obwohl dass man das weiß, sagen die Inklusionsfreunde frech. Wir sehen einfach mal drüber weg, was diese Menschen sind und als was sie gesellschaftlich gelten. Das wissen wir zwar, aber davon abstrahieren wir einfach. Wir tun so, als sei das, was Behinderte hierzulande gesellschaftlich und individuell sind, nicht von Belang ist. Alles nur Gummibärchen. Das Ganze kommt natürlich in der sonderpädagogischen Debatte auch philosophisch daher. Nicht nur mit den albernen Gummibärchen. Da wird darauf hingewiesen, das sind wir doch dem Grundgesetz mit seiner Menschenwürde schuldig. Die Inklusion. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen was erzählen, was ich von Menschenwürde halte, nämlich gar nichts. Nach der Definition des Bundesverfassungsgerichts ist Menschenwürde so aufzufassen, ich zitiere, dass mit ihr der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen verbunden ist, der es verbietet, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen, oder, und jetzt wird es spezifisch, oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. Menschenwürde in diesem Sinne ist nicht nur die individuelle Würde der jeweiligen Person, Person unterstrichen, sondern jetzt wird es uns die Würde des Menschen als Gattungswesen. Oder dasselbe in einer Broschüre der CDU, CSU für die Hand der Flüchtlinge. Der höchste Wert hierzu des Grundgesetzes ist die Menschenwürde. Jeder Mensch ist zu achten, egal wo er herkommt, wie alt er ist, welches Geschlecht er hat, welche Religion, ob er arm ist oder reich, ob behindert oder nicht, jeder Mensch verdient Respekt und wird vom Staat geschützt. Was ist denn das? Ich habe schon gesagt, ich halte davon. Dass das schön und philosophisch werteverpflichtet klingt, das ist klar. Ich halte es aber eben für ebenso gemein und zugleich geständiger als dieses Gummibärchenbeispiel. Menschenwürde, um die soll es also gehen bei der Inklusion. Die Menschenwürde der Behinderten. Die soll auch noch als höchster Wert übrig bleiben, wenn man von allen Unterschieden und Gegensätzen absieht, mit denen die Menschen in dieser Gesellschaft herumlaufen und versuchen, ihr Leben zu organisieren. Geschlecht, Religion, Reichtum, Behinderung. Von allem absehen. Aber wenn man absieht von Herkunft, von Alter, von Geschlecht, Religion, Reichtum und Behinderung, dann stellt sich die Frage, was bleibt da eigentlich noch am Menschen? Was hochzuhalten ist? Was bleibt am Menschen übrig, was seine Würde sein soll? Man kennt den Spruch, der das richtig schön deutlich macht. Alles hat man ihm genommen. Haus, Hof, Weib, Kind, Arbeit, Geld. Aber seine Würde konnte man ihm nicht nehmen. Das ist die geständige Zusammenfassung dessen, was eigentlich Würde ist. Was ist denn dann dieser höchste Wert, wenn nichts mehr da ist? Nichts mehr da ist, mit dem man sein Leben betreiben kann. Mit dem man versuchen kann, hierzulande über die Runden zu kommen, mehr schlecht als recht. Es bleibt nur der Mensch als Gattungswesen, also unterschieden vom Tierreich, als Tier, das über Wille und Bewusstsein verfügt, als Tier, das über Wille und Bewusstsein verfügt und sonst nichts, als Subjekt, das sich von anderen Subjekten und Objekten unterscheiden kann, das nicht, wie bei Kleinkindern noch zu sehen und bei Tieren auch, diese Unterscheidungsfähigkeit nicht hat, also nicht in Instinkten aufgeht. Wille, Bewusstsein, Unterscheidungsfähigkeit, Subjekt, Objekt. Na klasse. Alles kann man dem Menschen nehmen, nur das Leben als Gattungswesen nicht. Das und nur das zu schützen, verpflichtet sich das Grundgesetz in einem herausragenden Paragraphen. Schutz vor Existenzverlust als Mensch, Schutz vor Vertierung. Auf das und auf nichts anderes läuft meines Erachtens der Begriff der Menschenwürde hinaus. Man soll sich mal klar machen, wie weit das, was ich jetzt gerade zusammengefasst habe, von so einer normalen Lebensvorstellung, die man hat. Ich will doch ein schönes, befriedigendes Leben haben. Das soll mir doch gut gehen. Das wird nicht geschützt. Der höchste Wert ist Schutz der Menschenwürde. Also des Menschen als Gattungswesen. Ihn als jemand, der doch in dieser Zeit sein Leben ordentlich und befriedigend bestreiten will. Nichts davon. Nächste Frage. An wen richtet sich diese Botschaft eigentlich? Entweder die in der Form des Grundgesetzes oder in der Gummibärchenfassung. Wem wird dieser Gattungsrespekt nahegelegt? Und warum? Es ist völlig klar, an wem diese Lügen und Gemeinheiten über Behinderte gerichtet sind. Nicht an die Behinderten, sondern an die Adresse aller Nichtbehinderten, die mit ihnen umgehen sollen. Ja, wer soll denn Respekt, Anerkennung, Wertschätzung üben? Die ganze Inklusionsbegründung zielt also auf die Nichtbehinderten. Für die Inklusion heißt das, das muss doch zu haben sein, ein Leben, in dem die Menschen, die um die Behinderten herum sind, die Behinderten wie ein zum Gattungswesen Mensch gehöriges Wesen als auch Mensch annehmen, sie von der Tierwelt unterscheiden und alle ihre Besonderheiten damit ebenfalls ignorieren. Das ist das, was mit Inklusion begründet wird, und zwar nochmal an die Adresse aller Menschen, die mit Behinderten zu tun haben. Inklusion ist ein Verfahren, was gar nicht in dem es gar nicht um die Behinderten geht, sondern in dem es um diejenigen geht, die mit Behinderten leben. Das muss man sich mal klar machen. Warum? Warum werden alle anderen aufgefordert, es an Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, Menschenwürde und so nicht fehlen zu lassen? Mit all dem, was da an ärgerlichen Sachen drinsteckt. Warum? Naja, offensichtlich ist es so, dass die Menschen um die Behinderten herum es an Respekt und Wertschätzung gegenüber diesen andersartigen Gummibärchen fehlen lassen. Und in der Tat, das weiß man, das kennt man, hat auch sogar einen Begriff, in der Sozialpsychologie heißt es dann Stigmatisierung. Das gehört sich nicht. Stigmatisierung als falsche Umgangsweise der Nichtbehinderten mit Behinderten. Was ist Stigmatisierung? Stigmatisierung, ich zitiere aus einem Lehrbuch, bezeichnet einen Prozess, in dessen Verlauf innerhalb einer Gesellschaft bestimmte äußere Merkmale von Personen und Gruppen, zum Beispiel farbige Haut oder eine sichtbare Behinderung, mit negativen Bewertungen belegt und die Betroffenen als die Farbigen und die Körperbehinderten in eine Randgruppenposition gedrängt werden. Keine Frage, das passiert hier alltäglich. Schon Kinder haben ihre Schimpfwörter parat, wenn es um Behinderte geht. Muss die nicht nennen. Führt mich gleich zur nächsten Frage. Wenn es das gibt, wenn das offensichtlich der Grund ist, dass die ganze Inklusionsphilosophie gar nicht auf die Behinderten, sondern auf die Nichtbehinderten, die es an Respekt gegenüber den Behinderten fehlen lassen, zielt, wie kommt es denn dann zu dieser Stellung, die in der Sozialpsychologie als Stigmatisierung bezeichnet wird? Die gibt's, das ist keine Frage. Kann jeder Beispiele nennen. Ich glaube, dass dies eigentlich mit den von mir vorgetragenen Erklärungen über Konkurrenz bereits angedeutet worden ist. Wie es zu solchem Verhalten kommt, wenn ich es erkläre, will ich es übrigens nicht entschuldigen, sondern bloß erklären, sollte man nicht gleichsetzen. Es darf meines Erachtens nicht verwundern, wenn Menschen, die ein Leben lang hierzulande dem Zwang ausgesetzt sind, sich in Konkurrenzen durchzuarbeiten, um ihr Leben mit Geld zu organisieren, dass die irgendwann dieses Leben unter dem Konkurrenzzwang geistig verarbeiten, in einer Weise, die folgendermaßen aussieht. Sie übersetzen dann die Resultate des Konkurrenzzwangs, also das, was in der Konkurrenz nachher über sie befunden worden ist. Hauptschüler ist er oder Gymnasiast, Student oder Lehrling, Hartz-IVler oder hat einen Job, Lohngruppe 4 oder Lohngruppe 8 und so weiter und so fort. Übersetzt das, was die Konkurrenz an ihnen hergestellt hat, in Urteile über sich als Individuum, über das individuelle Leistungsvermögen, über individuelle Erfolgsfähigkeit, die daran schuld sein kann, soll. Bei Misserfolg lastet der Mensch sich seinem mangelhaften Leistungsvermögen, seiner mangelhaften Erfolgsfähigkeit, fürchterlicher Begriff, an. Bei Erfolg in der Konkurrenz ist die Umdrehung entsprechend anders. Da klopft er sich auf die Schulter, der coole Typ, und hält sich für den King, ausgezeichnet mit einer besonderen Erfolgsfähigkeit. Diese Verdrehung, dass das, was in der Konkurrenz mit den Menschen angestellt wird, und ich sage absichtlich angestellt wird, können wir nachher nochmal darüber reden, wenn das problematisch ist. Rechnen die sich und ihren Fähigkeiten an oder entsprechend ab. So, das ist erstmal der Ausgangspunkt. Wie wird daraus Stigmatisierung? Wer jetzt mit dieser Stellung auf Behinderte losgeht, der sieht in ihnen nicht nur Menschen, die es in der Konkurrenz nicht gepackt haben, sondern er sieht in ihnen Menschen, die sich an diesen hierzulande gültigen Kriterien und Auszeichnungen des Individuums nicht mehr messen lassen. Die sind als Individuen draußen behindert, also nicht erfolgsfähig, nicht leistungsfähig, deswegen gesellschaftsuntauglich. Das ist der Kern und der Grund dieser Stigmatisierung. Ich erkläre sie aus der Fehldeutung der Resultate der Konkurrenz, dass Resultate der Konkurrenz als Eigenschaften, das ist übrigens auch eine Form von Rassismus, sage ich mal in Klammern, als Eigenschaften der Individuen festgehalten werden. Und wenn solche Leute, die sagen, was bin ich für ein toller Kerl, ich habe es in der Gesellschaft zu was gebracht, auf einen Behinderten stößt und diesen Maßstab anlegt, dann sagt er, der ist, was Anlage und Erfolgsfähigkeit anbelangt, defekt. Und Sie müssen mal überlegen, wie dicht dieses Urteil, was normale Menschen im Kopf haben, wenn sie mit Behinderten so brutal umgehen, redend oder auch manchmal handelnd, wie eng dies schon an dem faschistischen Urteil ist. Ganz eng. Nun sind es Bürger, es ist nicht die Politik. Und die Politik hat deswegen auch gesagt, das will sie nicht. Diese Sorte Stigmatisierung will sie nicht. Ich meine also, der ganze Inklusionszauber, sage ich mal, despektierlich, zielt eigentlich auf nichts anderes als darauf, den Umgang, der in dieser Gesellschaft existiert, nicht überall, aber existiert, und ein Produkt der Art und Weise ist, wie man hierzulande sich in der Konkurrenz durchwursteln muss. Ich kann auch sagen, diesen auf Behinderten losgelassenen Bürgerrassismus einzudämmen. Obwohl diejenigen, die Inklusionsfanatiker und Freunde sind, keine Ahnung haben, dass sie da in irgendeiner Weise etwas gegen Bürgerrassismus tun wollen. Vor allen Dingen, was tun sie denn dagegen? Die Inklusionsvertreter wollen ja auch die Konkurrenz gar nicht abschaffen. Sie wollen die für Konkurrenz untauglich erklärten Behinderten doch in die Schule mit ihrer Konkurrenz zurückbringen. Also an dem Urteil über die Konkurrenzuntauglichkeit rüttelt die Inklusionstheorie doch überhaupt nicht. Weil sie ein ganz anderes Thema hat. Sie sagt doch nicht, ja, die sind schultauglich, Schulversager wegen der Konkurrenz, also die können wir erst zurückbringen, wenn die Schule sich mal besinnt darauf und die ganze Schulkonkurrenz abschafft. Das würde natürlich das Bildungswesen hier aus den Fugen krachen lassen. Insgesamt. Das ist es gar nicht. Das ist dieselbe Schule, über die sie früher gesagt haben, in der Schule sind sie Schulversager. In dieselbe Schule kommen sie zurück, die das Lernen als Konkurrenz organisiert. Tja, jetzt bin ich bei der letzten Frage, fast bei der letzten Frage. Es soll also in dem Fall der Nachwuchs in der Schule frühzeitig gegen solche Stigmatisierungsurteile, die die Menschen früher oder später in der Konkurrenz lernen, immunisiert werden. Sollen in der Organisation des Lernens als Konkurrenz die daraus resultierenden geistigen Stellungen bei sich unterdrücken, die gerade die Stigmatisierung ausmachen. Und lernen die aussortierten Behinderten nach ihrer Einsortierung in die Schule als Gummibärchen, als auch Menschen zu akzeptieren. Also nochmal, nicht so sehr um die Behinderten dreht sich die ganze Inklusion. Sie richtet sich an alle, zunächst an die heranwachsenden Mitbürger und ihre in der Konkurrenz produzierten leistungsbezogenen Stigmatisierungsnormen. Gegen den geht das an. Und warum? Was hat die Politik dagegen? Mein letztes Argument. Der Politik ist schwer gelegen, an einer Gesellschaft ohne große Zerwürfnisse, ohne Disharmonien, will Politik ihr Volk. Und zwar deswegen, weil sie genug an Gründe für Disharmonie selber herstellt. Denken Sie an die Flüchtlingspolitik. Denken Sie an alle Ärgernisse, die im Wohnungsbereich über Mieten existieren. Denken Sie an die großen Gegensätze, die es in Lohnkämpfen gibt und so weiter. Lauter Gegensätze, lauter Disharmonien, die das Ideal der Gesellschaft, die das Ideal der Politik von ihrer Gesellschaft, Harmonie soll herrschen zwischen den Leuten. Die sollen nicht übereinander herfallen. Die sollen alles, was da an dieser Gesellschaft an Gegensätzen, an Dysfunktionen, an Streitereien existiert, das sollen sie mit Anstand bewältigen. Das ist der Witz von Wertschätzung, Respekt und Anerkennung. Alles, was die Politik selber hierzulande produziert an Unterschieden und Gegensätzen und die Art und Weise, wie sie mit den Behinderten als Sondergruppe umgeht, ist ja auch eine Form der Stigmatisierung. Das soll nicht zum Austrag kommen. Die Sache ist das eine. Die Art und Weise, wie die Sache jetzt in der Abteilung Anstand behandelt wird, ist das andere. Anstand im alltäglichen Umgang mit Behinderten soll den Schein eines harmonischen Lebens in einer Gesellschaft schaffen, die der Sache nach, und davon können Behinderte nach der Schule, wenn sie wieder systematisch exkludiert werden, auch ein Lied singen, wenn sie es überhaupt mitkriegen. Tja, wir sind doch alle Gummibärchen. Das war's. Ja. Darf ich um was bitten? Können Sie aufstehen und ein bisschen lauter reden, weil mein Gehör ist schon ziemlich alt. Eine finanzielle Frage. Der Staat muss sich dann ja auch damit beschäftigen, wenn diese Menschen aus der Schule rausgehen, wie werden die weiter betreut und bezahlen dann die Eltern dann den Rest des Lebens für die oder für die Sozialhilfe? Ich glaube, es geht da einfach auch ums Geld. Natürlich geht es auch ums Geld. Wie das im Einzelnen sozialstaatlich geregelt ist, das wissen Sie besser als ich. Ich will nur auf Folgendes hinaus. Wenn ich gesagt habe, die Exkludierung geht nach der Schule wieder weiter, dann denke ich an so etwas wie alle Versuche, Behinderte zum Beispiel auf Behindertenarbeitsplätze unterzubringen. Alle Versuche, sie in Behindertenwerkstätten unterzubringen, sind alles Formen des sich Kümmerns um diese Menschen außerhalb der Konkurrenz. Da ist das Urteil fortgeschleppt. Die sind konkurrenzuntauglich, wo können wir sie denn unterbringen? Und dass das, wie Sie sagen, dann letztlich auch immer eine Frage des Geldes ist, weil kein Unternehmer nimmt einen Behinderten, ohne dass der Behindertenarbeitsplatz subventioniert wird, ist ja auch klar. Also das ist das Inklusion in der Schule, damit die Leute sich in diese Sorte ärgerlichen Anstand angewöhnen und nachher werden die Behinderten wieder abgeschoben, exkludiert in solche Einrichtungen. Als Behauptung gibt es ja schon dann auch nach der Schule, dass jetzt da mit diesem Argument der Unterschiedlichkeit und alle haben besondere Fertigkeiten und so, das ist jetzt ja gerade das Paradebeispiel immer, dass da Leute beispielsweise mit Asperger-Syndrom oder so ähnlich dann irgendwie ohne Tätigkeiten so das gut ausfüllen können oder bei Software-Geschichten oder so, dass sie so das gut arbeiten können. Also zumindest die Behauptung ist ja da zu sagen, nicht nur in der Schule verändert sich da jetzt was, sondern im Prinzip werden die dann halt eben vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Sie haben zu Recht von Behauptung geredet. Stimmt. Und dass es solche Ausnahmefälle gibt, will ich auch gar nicht leugnen. Die gehen dann aber immer durch die Zeitung. Und das ist hochinteressant. Was soll man dem Urteil, was soll man der Tatsache entnehmen, dass solche Fälle auf einmal zeitungsberichtswürdig sind? Dem ist nichts anderes zu entnehmen, als das ist die absolute Ausnahme. Mit der Mehrheit der Behinderten wird ganz anders verfahren. Also Ihre These war ja jetzt, dass sofern sich die Gesellschaft nicht ändern wird und was Sie jetzt, wie ich es verstanden habe, erstmal in Frage stellen, ob das überhaupt möglich ist. In dieser Konstellation wird es ja dann nicht möglich sein, nach Ihrer These sozusagen Inklusion sinnvoll umzusetzen. Aber haben Sie irgendwelche Lösungsansätze oder irgendwelche? Darauf habe ich gewartet. Genau, weil ich meine, das war ja jetzt zu Recht eine Kritik, aber die Frage ist ja einfach die von wegen. Wenn nicht irgendwelche Lösungsansätze irgendwo gegeben, wo gelingt man denn dann, wenn man von vornherein sagt, in so einem System, in dem wir sind, kann Gerechtigkeit niemals geschaffen werden, also lassen wir es von vornherein bleiben? Ist das, was Sie jetzt gerade in der Frage untergebracht haben, eine Wiedergabe meiner These, die Ihnen einleuchtet oder nicht? Leuchtet mir definitiv ein, nur trotz alledem. Wenn ja. Ich jetzt Schluss machen würde, wäre das ja traurig. Ja. Nein. Also erstens mache ich sowieso nicht Schluss, ich bin ja noch hier. Und mir liegt eine Diskussion mehr, mir liegt eine Diskussion mehr, aber das, was ich erzählt habe, kenne ich ja schon. Die Frage, die Sie gestellt haben, enthielt eigentlich die Antwort. Denn wenn dieses ganze, ich bleibe mal bei der despektierlichen Ausdrucksweise, das ganze Zinnober, Exklusion, Inklusion, Exklusion, dieser Dreischritt, wenn der die Frage nichts anderes ist als jeweils andere Konjunkturen des Umgangs mit Leuten, die für gesellschaftsuntauglich gehalten werden im Schnitt, dann muss man sich die Frage stellen, und das war bei Ihnen ja mit drin, verdammt nochmal, was ist denn das für eine Gesellschaft, die so mit diesen Menschen umgeht? Dann ziehe ich erstmal den Schluss. Vernünftiger Umgang mit solchen armen Schweinen, in Anführungszeichen, ist unter den Bedingungen einer Konkurrenzgesellschaft, wo das Leben aller bestimmt ist durch Konkurrenz, eben nicht drin. Dann müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, Was wollen wir denn, bitteschön? Wollen wir daran arbeiten, wie das die Sonderpädagogen seit Jahrzehnten machen, ob man nicht vielleicht dem einen oder anderen Behinderten noch hier und dort eine Chance einräumen kann? Und dann die Party feiert, wenn wieder eine neue Behindertenwerkstatt eingerichtet worden ist. Das will ich nicht weiter ausführen. Da habe ich Sachen erlebt. Gut. Oder sagt man, verdammt nochmal, das ist doch nichts anderes als die Fortsetzung. Und mir als Sonderpädagogen hat es vielleicht ein gutes Gewissen bereitet, dass der jetzt nicht gleich in die Anstalt kommt, sondern da an den Hobelbänken, an den Schraubstöcken und so weiter Spielzeug zusammenbasteln kann und so weiter und so fort. Das ist dann die Frage. Deswegen habe ich ja die Sache auch sehr prinzipiell aufgezogen, absichtlich. Ich habe keinmal geredet über das, wie der allgemeine Diskurs gegenwärtig über Inklusion war, diese ewige Jammerei, es gibt zu wenig Lehrer. Das interessiert mich ein Dreck. Das sind Durchführungsfragen, die einfach den Zweck und diese Frage, die ich angesprochen habe, ignorieren wollen. Das ist das, was Sie im Studium mitkriegen, in aller Regel. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen. Aber die Antwort auf die Frage heißt, der Umgang mit Behinderten ist ganz einfach zu klären, muss in dieser Gesellschaft nicht zu haben. Der Umgang mit Behinderten ist derselbe wie der mit jedem anderen Menschen. Jetzt muss ich mal den alten Marx zitieren. Der hat mal irgendwann im Gotha-Programm gesagt, worauf kommt es an? Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Ja, und das ist ein Prinzip, das soll für Behinderte nicht gehen. Bei dem sind die Fähigkeiten anders. Und da sind die Bedürfnisse anders. Ja, aber darum ging es dann. Aber das geht nicht unter den Bedingungen dieser Gesellschaftlichkeit. Tut mir leid. Mein Urteil. Es geht ja auch bei den Nichtbehinderten nicht um Bedürfnisse und Fähigkeiten. Danke, danke. Danke. Jetzt war der ganze Vortrag oder das Ergebnis war ja, dass die Inklusion sich nicht an die Behinderten richtet, sondern an die Nichtbehinderten, um quasi sowas wie eine Spaltung der Bedürfnisse in der Gesellschaft, das ist die politische Absicht, zu verhindern. Ist es nicht aber schon auch so, dass mit der Inklusion sich auch was an die Behinderten richtet, nämlich schon so ein Stück weit das, was ja auch de facto gemacht wird, nämlich eine Eingliederung oder Wiedereingliederung in das Konkurrenzlernen und damit auch sowas wie eine Disziplinierung von Menschen mit Behinderungen, dass, ich sag mal, jetzt so flapsig, die nicht glauben müssen, sie gehen halt auf die Förderschule, müssen sich nicht besonders einschränken, und sind damit, sag mal, aus dem Schneider, können sich möglicherweise noch gewisser Unterstützung sicher sein, sondern die müssen sich schon auch weiterhin beweisen, auch wenn sie letzten Endes immer Sonderfälle in der Zeitung bleiben werden, und damit auch ein Stück weit, sagen wir jetzt, auf der anderen Seite der Behinderten eben so etwas wie ein Zerwürfnis mit dieser Gesellschaft vorzubeugen. Dem ersten Punkt möchte ich massiv widersprechen. Dem zweiten Punkt von Ihnen, von dir widerspreche ich nicht, aber ich beurteile ihn anders. Zu dem ersten Punkt. Wiedereingliederung des Konkurrenzlernens. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Diejenigen, die hier sitzen und wissen, wie das bei dem inklusiven Lernen zugeht, wissen, dass von vornherein über nichts anderes gestritten wird, als über Wahnsinnsvarianten von Nachteilsausgleich. Nachteilsausgleich. Eben gerade, weil sie nicht konkurrenzfähig sind. Schreiben Sie eine Arbeit, geben ein leeres Blatt ab, Nachteilsausgleich, 6 nicht, sondern 3. Ne? Das ist aber keine Wiedereingliederung in die Konkurrenz, sondern das ist Fremd- und Selbstbetrug. So, das zum Ersten. Also da muss man dann schon überlegen, ob das Urteil, was ich versucht habe zu begründen, das die Exklusion, der Exklusion liegt das Urteil zugrunde, die sind Schulkonkurrenz untauglich. Das habe ich von der Art und Weise, wie Schule läuft, erklärt und habe sogar das in Zitatenmaterial noch gefunden. Das zweite, Disziplinierung durch Schule, weil Behinderte sich einbilden können, so bequem, wie es in den Fördersystemen zugeht, könnte es ja in der Gesellschaft auch gehen und das muss man eben austreiben. Das war der Gedanke. Ne? Ja, sowas wird gedacht. Sowas wird gedacht. Ich will es mal anders einordnen. Ich will es mal in meinen Gedanken einordnen. Wenn das stimmt, dass die Inklusion sich mehr an die Nichtbehinderten als an die Behinderten richtet, dann steckt da immer auch drin, naja, irgendwie müssen die Behinderten ja dieser neuen Stellung, die wir da der gesellschaftlichen Umwelt antrainieren wollen, auch ein bisschen entgegenkommen. Da können sie sich nicht so aufführen wie, was weiß ich, das Urteil, was sie da über die Fördersysteme gemacht haben, dass es da die reine Bequemlichkeit ist, teile ich auch nicht. Das macht so solche Leute geben, die den Umstand, da kümmern sich welche um mich, für was Bequemes halten. Das ist schon die nächste Gemeinheit. In der Tat, in den Fördersystemen war mehr Personal, das sich um diese armen Menschen kümmern konnte. Das findet in der Inklusion nicht statt. Wie kommt man dazu, das für Bequemlichkeit zu erklären? Diese Sorte, ich will nicht parteilich sein für das Fördersystem, weil der Ausgangspunkt ein falscher ist. Aber wenn das da so war, und in einigen Fördersystemen, die ich kenne, war es so, da gab es mehr Betreuung. Wie kommt man auf dieses ärgerliche Urteil, das sei bequem? Da hat man sich ein bisschen besser um diese Menschen und ihre besondere Behinderung kümmern können. Das Urteil, ja, dann haben die aber eine Art Bringschuld. Wenn die übrigen schon von ihrer Stigmatisierung lassen sollen, dann haben die ein bisschen eine Bringschuld und sollen wenigstens den Schein erwecken, als würden sie bei dem Getöber in der Schule mitmachen. Und wie es dann in der Schule aussieht, ich weiß nicht, ob welche Erfahrungen haben aus den inklusiven Schulen. Das ist dann noch eine ganz andere Geschichte, da will ich aber nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist mir nicht das Wichtigste. Also das zu den beiden Punkten, wie gesagt, dem ersten widerspreche ich und dem zweiten, da ist was dran, aber den finde ich urteilig ganz anders als Sie oder du. Ich glaube, keiner der Sonderpädagogen, also der Hochschullehrer hier, oder? Aus dem was? Von dem Lehrkörper, die das vertreten müssen. Ich hätte mit denen gerne gestritten. Auch. Vor den Studenten. Gut. Ja. Ich habe diesen Punkt nicht ganz verstanden, aber diesen Übergang von die Befürworter der Inklusion kritisieren die Exklusion. Also so vom Sinne her wäre das dann ja im Prinzip so eine Kritik daran, dass da eine Akzeptanz nur dann irgendwie bei dem Personal in den Schulen stattfindet und der Rest der Gesellschaft nicht dazu kümmert. Naja, die Schüler sind ja die spätere Gesellschaft. Also das ist dann schon klar an der Stelle das Argument. Ja. Das sollen sie und nein, weil sie haben eben so gelegt, als ich sagte, wie es in der Schule zugeht. Das kann man sich auch vorstellen. Ne? Eltern laufen Sturm, weil diese Sorte Rücksichtnahme von Behinderten in dem normalen Lernkonkurrenzverfahren natürlich diese Lernkonkurrenz stört. Völlig klar. Habe ich vorhin erklärt, das war ja einer der Gründe, warum die raus sollten. Störendes. Die Eltern laufen Sturm dagegen und sagen, dafür schicke ich mein Kind doch nicht in die Schule, dass es nichts lernt. Und schon sind wir wieder bei einer anders begründeten Form der Stigmatisierung als ärgerlichem und widersprüchlichem Kollateraleffekt genau dessen, was mit Inklusion eigentlich abgebaut werden sollte. Übrigens, man soll sich nicht täuschen, es gibt auch Schüler, die das mitmachen. Es gibt welche, die machen nichts anderes als kümmern sich drum. Die machen dann aber nicht Schule, sondern die machen kümmern. Die machen Ersatz für Sonderpädagogik, Schulpsychologie und sonst was. Das ist die andere Seite. Und auf der anderen Seite ist es so, ein inklusives Kind, was nicht ständig den Schulpsychologen oder Sonderpädagogen um sich herum hat, schafft es lässig, Unterricht einfach total zu destruieren. Da findet dann nichts mehr statt. So, das ist aber, das interessiert mich alles gar nicht. Was sollen die Inklusionspädagogen mit sich ausmachen? Ich habe meine Kritik jetzt viel prinzipieller an, wie sie vielleicht verstanden haben. Dass Unterricht kaputt geht bei dem, was da im Unterricht passiert und was da gelernt wird, dem meine ich wirklich keine Träne noch. Ja, jetzt auf ins Seminar, ins Sonderpädagogische, und das mal dem Professor oder Hochschullehrer erzählt. Das finde ich gut. Ja. Gerade mit dir schon eine Frage zu stellen, oder hat die Angewohnheit, das zu machen, mit Preußen danach? Können Sie ein bisschen lauter reden? Ja, genau. Gerade mit mir eine Frage zu stellen, aber am Ende, im Prinzip geht es ja darum, die These zu vertreten. Also mir geht es nur noch um die These, nochmal deutlich zu stellen. Ich glaube, die These ja nicht, weil die These nicht erreicht. Die These ist ja, Inklusionsdiskurs oder Verfechtung von Inklusion als Verschiebung oder Stützung eines Konkurrenzsystems, das in einer gewissen Logik irgendwie weitergeht, oder? Das ist ein Gesichtspunkt, den man so zusammenfassen kann, ja. Aber jetzt bin ich gespannt auf Ihr Arbeit. Nein, das ist so. Ja. Also das andere haben Sie ja angerissen, das ist ja Ihre andere These der Fortführung eines Systems von einem anderen. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt das, was ich hier leider nicht leisten konnte, eigentlich kann man über Konkurrenz selber noch sehr viel sagen, was es eigentlich für ein komisches System ist. Dass da in allen Abteilungen, geht es um die Schule, geht es um den Arbeitsmarkt, geht es um den Betrieb, geht es um immer Menschen, die das Gleiche wollen, das nur gegeneinander erreichen können. Der ganze Vergleich, der immer stattfindet in der Schule, der ist ja nicht ein Vergleich der jeweiligen individuellen Leistung der Schüler beim Lernen, sondern es ist ein Vergleich, der die Leistungen in ein Verhältnis setzt zu irgendeinem Lerndurchschnitt und daraus dann den Schluss zieht, das ist eine 5 oder das ist eine 4 und das ist eine 3. Das heißt, wenn ein Schüler sagt, ich will aber ein gutes Zeugnis haben und der Lehrer ihm sagt, dann musst du aber mehr leisten, der hat eine Fehlauskunft erhalten. Weil das, was seine Leistung wert ist, entscheidet gar nicht er mit seiner Leistung, mit seiner Tätigkeit. 3 Stunden abends hinsetzen und lernen. Weil das hängt erstens davon ab, was alle anderen an dieser Front machen, weil Lernen ist Vergleich. Seine Anstrengung, besser zu sein als die Konkurrenten. Und das muss er. Ist erstens für sich eine Gemeinheit, weil ja alle dasselbe wollen, und zweitens weiß er gar nicht, was die anderen machen. Zweitens weiß er das nicht, seine Mehranstrengung einzuschätzen, weil es davon abhängt, welches Notensystem angewandt wird. Und drittens weiß er es deshalb nicht, weil es immer noch sehr fraglich ist, was ein Zeugnis in der jeweiligen schulpolitischen Konjunktur bedeutet. Da kann es sein, dass eine 2,4 im Durchschnitt den Übergang aufs Gymnasium erlaubt, oder wie jetzt in Bayern passiert, derselbe Durchschnitt heißt, nee, da kommen uns zu viele Schüler aufs Gymnasium. Es darf jetzt nur noch 2,1 sein. Und da sagt man den Schülern, streng dich an. Und die Mittel dafür, dass daraus was wird, haben sie nicht in der Hand. Das sind solche Sachen, die machen Konkurrenz aus. Oder wer noch mehr zu sagen, bitte? Kann auch sein, dass das hier jetzt nicht hergehört, aber die haben in Bayern den Kindern verboten, aufs Gymnasium zu gehen? Nicht verboten. Sie haben überhaupt nicht. Sie haben gesagt, ihr dürft, aber nur mit dem Durchschnitt, nur mit dem runtergesetzten Zensurendurchschnitt. Dann gibt es immer, bitte? Das heißt aber beim Prinzip, wenn das Kind jetzt seinen schlechten Durchschnitt hat, kann es nicht aufs Gymnasium. Ja. Ja, da gibt es dann immer noch Umwege und Ausnahmen und Elterninterventionen und so weiter und so fort. Aber erst gibt es das. Oder nehmen Sie den Numerus Clausus. Da wird plötzlich in einem Studienfach ein Numerus Clausus eingeführt. Ist genau dasselbe. Mit dem Abi-Durchschnitt von 1,2, den musst du schon haben, wenn du Medizin studierst. Vorher ging vielleicht 1,5. Dann haben sie zu viel gehabt oder bei Informatik. Numerus Clausus ist das beste, gerade Ihnen auch vertraute Beispiel. Dass man sagen kann, eine Leistung, was eine Leistung wert ist, liegt nicht an dem, der was leistet, an dessen individuelle Leistung, sondern wie die Leistung in dem Konkurrenzsystem beurteilt wird. Im Vergleich zu allen anderen, im Vergleich zu den Beurteilungsmaßstäben und im Vergleich zu den schulpolitischen Zwecken. Aber müsste es nicht da in dem Fall dann einfach so sein, wenn die Kinder dann aufs Gymnasium wollen, dann machen wir mehr Klassen an der Schule? Also so kenne ich es von meiner alten Schule und dem Fall. Da will ich Ihnen da was anderes erzählen. Vor einiger Zeit ist ein Fall aus Bayern durch die Presse gegangen von einer Lehrerin, die darüber auch ein Buch geschrieben hat. Ich habe mit der dann auch Kontakt aufgenommen. Der ist Folgendes passiert. Die hat gesagt, naja, wenn jetzt der Schnitt hochgesetzt wird, oder das wird einmal runtergesetzt wird, nur Kinder mit einem Schnitt von 2,5 kommen doch aufs Gymnasium, dann muss ich mich mit meiner Klasse ganz besonders anstrengen. Und die hat die Nachmittage dran gegeben. Die hat wirklich unfake dafür gesorgt, dass die Kinder den Stoff so weit begriffen haben, dass alle den Durchschnitt hatten. Alle waren über 2,4 oder sowas. Wissen Sie, was da passiert ist? Diese Frau ist mit Ehrenmedaillen ausgezeichnet worden. Alle Lehrer haben sie angerufen, sind gepilgert zu ihr. Nein, das Gegenteil ist passiert. Die ist zitiert worden zur Schulleitung und die Schulleitung hat gesagt, sie haben ihren Beruf verfehlt. Sie haben das, was sie machen müssen, nicht gemacht. Nämlich die Schulkinder auf die Notenhierarchie von 1 bis 5 oder 6 zu verteilen. Das ist ihr Job. Das hat ein gerichtliches Nachspiel gehabt und alles Mögliche. Die Frau hat dann auch darunter sehr, sehr gelitten und so weiter. Aber das ist ein Fall, der besondere Aufmerksamkeit erregt hat, der aber kein Einzelfall ist und der genau das sagt. Das ist der Zweck der ganzen Geschichte. Sortierung, Auslese. Und da wollen Sie nicht alle aufs Gymnasium haben. Da können Sie gar nicht alle auf dem Gymnasium für die gesellschaftlichen Zwecke, die hier herrschen, brauchen. Da brauchen Sie doch große Teile des Nachwuchses für Jobs, bei denen man wenig verdient und ständig Angst haben muss, ob man ihn noch kriegt nächste Woche. Brauchen sie doch. So ist auch diese Art der Reichtumsproduktion gestrickt hier. Und das beginnt mit der ersten Klasse. Die Sortierung dafür. Man sieht es auch, man muss schon immer sagen, wenn halt Leute mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die erste Klasse geschickt werden, und den selben Stoff, die selben machen. Da haben die irgendwie sechs Wochen Zeit, um dann haben die vier der eine kommt aus der Familie, hat vier Empfänger, der andere aus der Professorenfamilie, der weiß man doch schon sofort, dass diese beiden Kinder total unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und dann sechs Wochen haben die Kinder und dann wird es abgeprüft. Und dann weiß man, ist ja auch alles statistisch belegt, was da rauskommt. Der eine wird es können und der andere wird es nicht so gut können. Und dann ist es abgeschlossen. Und der andere wird dann nicht mehr werden, der abgeprüft. Also das ist eine ziemlich brutale Form, wie wir Wissen vermittelt werden sollen. Und dann, genau, und dann regt sich die Bildungspolitik darüber auf, dass in den verschiedenen PISA-Rankings ständig rauskommt, hinsichtlich der Chancen von Arbeiterkindern das Abitur zu machen, liegt Deutschland wieder unter 35 Staaten an letzter Stelle. Regen sich drüber auf, aber haben sie das Schulsystem eingerichtet. Frühzeitige Selektion, irreversible und besonders rigide Selektion. Ich muss mal eine Klammer machen. Da gibt es jetzt natürlich innerhalb der Schule Bestrebungen, daran zu drehen. Das gibt es, die will ich auch gar nicht leugnen. Die sind aber jetzt erstmal nicht mein Thema. Das sind alles Varianten, diese Sortierung anders zu machen. Zum Beispiel, was Sie alle wissen, das Notensystem durch Lernleistungsberichte abzulösen. Das gibt es. Das hat was. Das nimmt einen schulimmanenten Widerspruch auf. Wir sind übrigens nicht mehr bei Behinderten. Ne? Macht aber nichts. Das nimmt einen schulimmanenten Widerspruch auf. Das Lernen in der Lernleistungskonkurrenz favorisiert den Gesichtspunkt. Gute Note. Und gute Note ist was ganz anderes, als ich will den Stoff begreifen. Das weiß jeder von Ihnen, von euch. Dann sagt man, wann muss ich anfangen zu lernen? Nächste Woche kommt die Arbeit, zwei Tage vorher, und nachher kann ich wieder vergessen. Und so weiter und so fort. Lernen fürs Vergessen ist eine Variante. Das heißt also auch, dass die Schule selbst, die Schulpolitik selber merkt, dieses Lernen für Konkurrenz zum Prinzip zu machen, geht auf Kosten dessen, was an Lerninhalten immer noch in die Köpfe rein soll. Deswegen durchaus solche Geschichten wie Lernleistungsbögen, wo dann drin steht, du musst den 100er-Bereich besser machen oder die Zeichensetzung oder sonst was. Dass dann die Eltern ankommen und sagen, welche Note ist denn das? Verweist darauf, dass sie was wissen. Dass sie wissen, dass dieser Verfahren der Veränderung der Benotung an dem Prinzip der Auswahl, der Selektion überhaupt nichts ändert, nur so innerhalb der Selektion dafür sorgen soll, dass auch das, was an Stoff im Lehrplan steht, in die Köpfe rein soll, bei dem ganzen Selektionsverfahren nicht zu kurz kommt. Gut. Wenn nichts weiter ist, wie gesagt, da oben ist meine E-Mail, ich kann noch. Ja, bitteschön. Mir schwirrt einiges im Kopf herum. Mein Problem ist immer, ist diese Umsetzungsfrage. Die Lehrer oder andere Menschen in Pädagogik haben ja Ansprüche und Ideale. Ich habe sie sehr bürgerlich geprägt und erstellt. So. Aber trotzdem gibt es ja Bemühungen. Die Luftage von zum Beispiel drin, dass die Erziehung sich am Bildungsverlauf des Kindes orientiert. Da fließt wieder diese Idealisierung mit rein. Die orientiert sich sicherlich falsch an den Menschenrechten. Also das sehe ich schon als Hintergrund auch. Aber meine Frage ist natürlich, wie lässt sich das so kommunizieren? An welcher Stelle muss man differenzieren? Worauf muss man besonders aufpassen? Weil ich gehe davon aus, dass jemand immer sozusagen auch um seinen Beruf weiter ausüben zu können, die Terminologie drauf haben muss, die er sprechen muss, um dem Anspruch zu genügen. Und dabei stellt er dann seine eigenen Einsichten, die wir sie gerade hatten, also jeder weiß, wie es ist, zurück. Das ist also nicht präsent. Ja, das ist damit habe ich ein Problem. Ich bin dann betroffen, wenn ich das da höre oder da kriege ich eine Dokumentation, da kriege ich einen Nebensatz da kriege ich ein Zitat da, dann stellt sich bei mir Betroffenheit her, aber ich bin nicht in der Lage, das zu kommunizieren. Ich glaube, ich habe verstanden, was Sie sagen wollten. Ich will mal eine kleine Korrektur anbieten, anbringen an dem, was Sie gesagt haben. Dass die Lehrer die Schule so begreifen, wie ich es vorgestellt habe, glaube ich nicht. Glaube ich im Leben nicht. Dass dieser Zusammenhang zwischen Organisierung des Lernens als Lernkonkurrenz, die Sortierung innerhalb des Bildungswesens und ist eine Vorsortierung innerhalb des Bildungswesens für alle Konkurrenzabteilungen nachher. Dass egal wie die Schüler, wie die Lehrer denken, über ihre Berufsauffassung formulieren, welche Ideale sie im Kopf haben, das machen und damit vom ersten Schuljahr an Entscheidungen treffen, die lebensbestimmend sind für Kinder, wenn man das auch noch, was er gesagt hat, aus welchem Elternhaus kommen sie, mit dazu nimmt, dann nochmal erst recht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil gerade die Ideale, von denen Sie geredet haben, die sehr viele im Kopf haben, übrigens, ich glaube, dass heute immer weniger Junglehrer mit solchen Idealen im Kopf in die Schule gehen. Das war bei uns alten 68ern, war das eine Zeit lang der Fall. Aber heute immer weniger, aber sei es drum. Auf jeden Fall haben sie nicht im Kopf, ich will dafür sorgen, mit meinem Unterricht, dass diese Gesellschaft, in der die Armen immer ärmer und die Reicher immer reicher werden, bis das für die Reichen so weiter funktioniert. Das haben sie mit Sicherheit nicht im Kopf. Und immer wollen sie irgendwas für die Kinder. Irgendwas. Und sei es nur das. Und da muss man ihnen sagen, liebe Leute, die Sache ist umgekehrt. Ihr seid nicht für die Kinder da. Die Schule ist nicht für die Kinder da. Sondern die Kinder sind für den Schulzweck da. Und eure schönen Ideale, die ihr im Kopf habt, sind theoretisch gesprochen, das haben die vielleicht selber gar nicht drauf, nichts anderes als den Ärger, den sie in der Schule erfahren, mit Gewissensarbeit verträglich zu machen für sich. Ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Sie würden ja dann quasi nicht sagen, dass Inklusion dazu dient, den behinderten Menschen die Konkurrenzsituation zu verschärfen. Nein. Weil ich habe ein Buch gelesen, da steht quasi als Untertitel Recht zur Teilhabe an der Konkurrenz. Und das ist ja im Grunde schon immer gewesen, dass sie an der Konkurrenzgesellschaft teilgenommen haben. Weil wenn man auf der Förderschule landet, dann ist es ja auch das Ergebnis. Nee, von Ausschluss aus der Konkurrenz. Ja, aber man muss ja erstmal da landen. Dann ist man ja in der Grundschule wahrscheinlich zumindest kurzzeitig in den Leistungsvergleich gekommen und dann aussortiert worden. Hm. So, also ja. Ist der Konkurrenz ja. Jetzt halt kürzer gewesen. Okay. Um dann zu sagen, raus. Ja, okay. Gut, weiter. Hm? Und das war dann eigentlich meine Frage, weil ich das Buch, was ich gelesen habe, da ging es um rechte Teilhabe an der Konkurrenz. Ja. Und gerade, dass die behinderten Menschen quasi noch schärfere Bedingungen ausgesetzt sind durch den Inklusionsgedanken. Was ich erstmal nicht völlig absurd finde, und ich arbeite im Berufsbildungswerk und kriege auch so mit, dass die Menschen, die bei uns landen, durch den ersten Arbeitsmarkt fit gemacht werden und dann natürlich meist im Mittelpunktsektor. Habe ich gedacht, fand ich jetzt nicht völlig abwegig. Also, kenn das Buch nicht, ich kenne nur das, was Sie jetzt gesagt haben über das Buch und den Titel. Und das würde für mich schon dafür sorgen, dass ich es mit einer gewissen Skepsis betrachte. Denn wer sagt, Recht auf Teilhabe an der Konkurrenz, der hält viele Stycke auf Konkurrenz. Ach so. Ja, ja, das gut, war okay. Das muss ich jetzt wirklich nicht. Ja. Aber dann liegt dem ein falsches Urteil zugrunde. Ja, so, das ist, erstens, die sind von mir aus nach ein, zwei Jahren für Konkurrenz untauglich gehalten, Fördersystem. Das war Exklusion. Inklusion heißt ja nicht, Jetzt haben die euch auf einmal wieder für Konkurrenz tauglich gehalten. Sondern sie werden mitgeschleppt mit diesen Varianten von Sonderbehandlung, Nachteilsausgleichen und so weiter und so fort. Was das Urteil, jetzt sind sie als Konkurrenz untauglich in dem Konkurrenzsystem drin, dieses widersprüchliche Urteil befestigt. Und wenn sie aus der Schule rauskommen, heißt es nicht, vielleicht für einige, aber für die Mehrzahl nicht so, auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt kümmert euch gefälligst, so wie es jeder von Ihnen machen muss später, um den Job. Und dann müssen sie betreut werden, was auch völlig korrekt ist, bloß die Art der Betreuung, das ist wiederum eine andere Geschichte. Für diese Konkurrenz, die Gesellschaft ausmacht, sind die untauglich und das spricht nicht für die Konkurrenz, sondern spricht gegen die Konkurrenz und erst recht für die Art und Weise, wie diese armen Schweine dann leben müssen. Ich wollte dazu noch was sagen und vielleicht das passt auch zur Ideologie, dass man in der Konkurrenz irgendwie sein Mittel in der Hand hätte. Ich meine, dass es auch eine Schiene gibt von Inklusionsbefürwortern, die haben sie jetzt nicht genannt, das ist auch nicht die bestimmte, aber die gibt es, dass so dahergekommen wird, dass sozusagen Leute eigentlich zu Unrecht auf einer Förderschule gelandet sind. Also die wären doch eigentlich fähig gewesen, in der regulären Konkurrenz teilzunehmen, also natürlich so nicht ausgesprochen, aber das schwingt da so mit. Das ist ja gemein, dieses System, das ist ja total gegen die Chancengleichheit, wenn man die exkludiert. Und vielleicht gibt es ja noch mehr schwarze Schafe, die es eigentlich hätten schaffen können. Da steckt dann wieder diese Leistungsideologie drin, dass man ja mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Leistungsbereitschaft schon das Mittel in der Konkurrenz in der Hand hätte. Und das wird auch immer wieder von Inklusionsbefürwortern in Anschlag gebracht, dass man ja dieses Problem in der Inklusion nicht hätte, weil ja dann alle sozusagen in dieser chancengleichen Konkurrenz teilnehmen. Wer am Fördersystem entdeckt, dass da hier und dort eine Fehlauslese passiert, ist ein Fanatiker der Auslese. Ja, das meine ich ja. Ne? So. Was denkt ein Fanatiker der Auslese, wenn Leute, von denen er sagt, das ist aber nicht richtig, dass welche, die eigentlich in der Schule mitkommen könnten, in das Fördersystem kommen. Bei anderen ist es völlig in Ordnung, die kommen in der Schule nicht mit, deswegen Fördersystem. Jetzt sagt er doch alle zurück. Auch die, von denen er gesagt hat, die waren gerechterweise oder zu Recht im Fördersystem, den sagt er doch auch zurück. Hat also ihre Schulkonkurrenzuntauglichkeit erstmal unterstrichen und sagt zurück, was ist denn das? Ja, ist ein Widerspruch, aber es wird gemacht, es gibt immer wieder so. Natürlich wird es gemacht. Und was das dann heißt, wie es dann in der Schule abgeht, das ist wiederum eine andere Frage. Ich habe hier irgendwo noch eine Wortmeldung. Ja. Wenn der Zweck der Förderschulen ist unabhängig von Inklusion oder nicht inklusiv und auch der Zweck der Regelschulen mit inklusiven Schülern nicht der ist, die Schüler wieder fit für die Konkurrenz zu machen, ist dann der eigentliche Zweck nur die Verwahrung? Das finde ich ist ein relativ hohler Zweck stark bekannt. Das ist da der eigentliche Zweck. Also erstmal bleibe ich bei der Behauptung, der Zweck definiert sich negativ zur Schule, wie sie als Lernkonkurrenz organisiert ist. Negativ jetzt nicht im abwertenden Sinne, sondern logisch negativ. Diejenigen, die da für Schulkonkurrenz untauglich gehalten werden, die kommen da rein. Das ist das Erste, das Primäre. Dieser negative Ausgangspunkt. Dann hat man sie zusammen. Und jetzt geht die zweite Debatte los, auf die Sie angesprochen haben. Was machen wir denn mit denen? So, wenn das aber erstmal der Ausgangspunkt ist und dieser Ausgangspunkt nicht mit Kritik an dem, wie Schule geht, nicht mit Kritik an dem, dass Konkurrenz das ganze Leben der Menschen bestimmt bis ruiniert ist, dann ist Folgendes klar. Dann ist denen auch in der Förderschule, den Lehrern in der Förderschule klar, dass alles, was sie mit den Kindern machen, und die, ich weiß, die strengen sich fürchterlich an, und ich will auch über die Lehrer da überhaupt nichts Schlechtes sagen, ich will auch über das System nichts Schlechtes sagen, dass alles, was sie mit denen machen, eins nicht erreicht, das, was eigentlich diese Kinder bräuchten, schulisch und außerschulisch, das kriegen sie nie. Aufbewahrung ist dann eine Abteilung, aber das ist nicht nur, wir kommen in den Raum, der wird abgeschlossen und abends stürmen sie wieder irgendwo hin. Nein, Aufbewahrung mit dem Versuch, da dem einzelnen Behinderten je nach seiner Besonderheit das eine oder andere beizubringen. Das geht natürlich, wird natürlich schon gemacht. Aber da kommt nie Herstellung von Konkurrenztauglichkeit raus. Nie heißt, Ausnahmen gibt es immer. Ja, das ist eine brutale Kiste. Vor allen Dingen, wenn man das mal an diesen ganz schlichten Urteil misst, die Kollegin ist nicht mehr da, die mich ganz am Anfang gefragt habe, ja, was ist denn hier ihr Gegenkonzept? Wo ich gesagt habe, Mensch, es ist doch so einfach. Die sind halt, die haben halt einen Defekt, welcher Art auch immer. Sind langsame Lerner, sind dies und das, will ich gar nicht weiter ausführen. Das heißt nichts anderes, als deren Fähigkeiten sind anders, wahrscheinlich sind deren Bedürfnisse auch anders, das muss man rausfinden und dann entsprechend mit ihnen verfahren. Die Fähigkeiten erfassen, vielleicht einsetzen und die Bedürfnisse erfüllen. Das Dumme ist nur, dass hierzulande jedermann immer eine falsche Verbindung zwischen Fähigkeiten und Bedürfnissen macht. Die Bedürfnisse können natürlich, hat man hierzulande gelernt, nur bedient werden, wenn die Fähigkeiten auch das Geld erbringen, mit dem man seine Bedürfnisse bedient. Ja. So hat der Marx nicht gerechnet. Frage, ich habe mir gerade gedacht, dass es vielleicht aus der Logik des Kapitals viel effizienter wäre, Menschen mit Behinderung irgendwie konkurrenzfähig zu machen, anstatt sie irgendwie zu verwahren und aus diesem Feld der marktwirtschaftlichen Konkurrenz auszuschließen. Aber es wird ja im Grunde anders gehandhabt. Haben Sie dafür Erklärungsansätze oder ist das vielleicht eine falsche Logik, zu der ich gerade gekommen bin? Ich darf antworten. Ich habe so verstanden, dass die Menschen halt, die beeinträchtigt sind, egal wo jetzt, ob es in der Schule ist oder auch später auf dem Arbeitsmarkt, als Störung dieses Konkurrenzsystems empfunden werden und deshalb von vornherein davon ausgeschlossen werden. Weil es wird halt so rumgedacht, dass diese Störung mehr Kapital kosten würde, als das, was du jetzt gesagt hast, die Menschen zu nutzen und damit was zu erwirtschaften, würde halt, dann würden sich ja auch alle anderen fragen, warum werde ich nicht gefördert? Ich habe ja auch bestimmte Bedürfnisse oder, ne? Ja. Dann würde halt der ganze Turm zusammenbrechen, wenn man so anfangen würde, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Ja. Ich wollte nochmal sagen, weil ich jetzt für die Berufsbildung fährt, weil ich jetzt da angestellt bin, weil ich da jetzt ein bisschen drin arbeite. Also da ist nämlich genau das, was du jetzt gesagt hast, das passiert ja da, dass ein Teil der Förderschüler belandet bei uns, das macht die Arbeitsagentur und dann ist eine Horde von Pädagogen, Psychologen und sonstigen Sozialpädagogen und Ausbilder dran, die irgendwie dazu zu bringen, arbeitsmarkthaftig zu werden. Und das hat eine gewisse Vermittlungsquote, sonst würde das ja schon längst eingestellt werden. Die landen natürlich meist im Niedriglohnsektor oder häufig, nicht alle, aber ich sag mal, insofern diesen Teil gibt es schon. Also, weil ich habe mich auch gefragt, warum leistet sich der Staat das eigentlich, so ein Berufsbildungswert? Das ist ja ganz schön teuer. Aber es hat ja diesen Zweck. Aber das betrifft dann ja auch wieder nur eine Auslese, also von, richtig, Von den, genau, den Geringeren, ja. Dann davon auch die Besten zu nehmen, die noch irgendwie zu gebrauchen sind. Ja. Ich werde mal zu seiner Sache da. Effizienz. Was ist da für der Maßstab? Die haben gesagt, ist das nicht effizienter? Für wen? Wieso? Woran denken Sie da? Ich würde sagen, inwiefern der Mensch fähig ist, Werte zu produzieren. Ich habe ihn abgeschrieben. Inwiefern der Mensch fähig ist, Werte zu produzieren. Also, warum soll er denn das? Warum soll er denn das? Wenn der Wertschöpfungsprozess, jetzt mal ganz kurz gesprochen, in nichts anderem besteht, als was kann ein Betrieb aus den geschaffenen Werten an Geld, an Gewinn herausholen, der sich dann gesellschaftlich in solchen Größenordnungen wie Wachstum zusammenfasst. Wo bleibt denn der Einzelne, dem da irgendwas geholfen wird? Das gehe ich nicht. So meine ich das nicht. Also ich habe jetzt aus der Logik des Kapitals versucht, das zu erklären. Also es ist ja im Grunde viel produktiver, wenn eben alle Teile der Gesellschaft daran beteiligt werden oder möglichst große Teile der Gesellschaft, weil so ein möglichst großes Wachstum auch erzielt wird. Nein, das ist nicht das Interesse des Kapitals, dass alle Teile der Gesellschaft beschäftigt sind oder Wachstum produzieren. Das einzelne Kapital will, dass schnell und billig produziert wird, damit es einen großen Gewinn einschreibt. Also ein Kapitalinteresse kann ich da nicht erkennen. Also das muss in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, der Staat hat schon das Interesse, dass möglichst alle beschäftigt werden, weil von der Beschäftigung seines Staatsvolks abhängt, was schließlich an Einkommen produziert wird und was er davon an Steuern kassiert. Ganz simpel gesagt. So. Das Kapitalinteresse ist ganz anders. Das Kapitalinteresse sagt nicht alle, sondern die für meine jeweilige Konkurrenzsituation rentabel sind. Und Ihnen ist auch bekannt, sind auch bekannt solche Phänomene wie Rationalisierung, heißt, neue Stufe der Rentabilität schafft so und so viel Arbeitslose. Die sind dann nicht mehr rentabel. So, nur das zwischendurch, von der Kapitallogik her, die schon schlimm genug ist. Aber nochmal, die Überlegung stellt sich ein bisschen ignorant gegenüber meinem Befund. Über den müssten wir dann reden, streiten. In meinem Befund, im Prinzip ist dieses Urteil über Menschen, die in dieser Weise als behindert ausgegrenzt sind, dass sie konkurrenzuntauglich sind, die Randbereiche, von denen Sie gesprochen haben, immer und Ausnahmen und so weiter, als Bestätigung der Regel. Aber ansonsten ist es das. Und deswegen habe ich ja auch angefangen mit dem Faschismus. Der Faschismus sagt, wenn für meinen gesellschaftlichen Zweck nicht tauglich, KZ, Gas. Die Demokratie sagt es nicht und hält sich darauf, wie ich gesagt habe, so viel zugute. Ja, dann müssen wir die eben anders, unterbringen. Wenn sie in der Konkurrenz den normalen Lebensgang, den ich für meinen Staatsvolk vorgesehen habe, nicht beschreiten können. Und diese anderen Formen, die sind halt eingeschlossen in dieser Debatte, Inklusion, Exklusion, fördern, nicht fördern und so weiter. Und das kann man nicht übergehen. Also da müssten Sie oder müsstest du sagen, nein, ich teile deinen Ausgangspunkt nicht. Das kriegt man mit jedem hin, auch mit Leuten, die diesen behinderte auszeichnenden Förderbedarf psychisch, geistig, so sozial haben. Übrigens, ich will darüber auch gar nicht rechten, was man mit vielen Menschen machen könnte. Eins ist ja klar, wenn das Lernen so organisiert ist, wie es in der Schule ist, gleiches Tempo für alle und nicht gemäß der Lernfähigkeiten, die sie haben, und des Lernstandes, den sie haben, dann sind diejenigen, die sich ganz schwer tun mit dem Lernen, fallen immer raus. Das war ja auch das, was er nochmal von den Unterschichtkindern gesagt hat. Und was sie nachgetragen hat. Dass die gesamte Gesellschaft eine Auslese ist. Und der Skandal der Auslese ist ja nicht nur bei den Behinderten, sondern es ist eine Variante davon. Der Skandal der Auslese liegt in solchen Zusammenfassungen, wie ich sie zwischendurch zweimal zitiert habe, und wie merkwürdigerweise überhaupt wenigstens kein zu praktischen Schlüssen führende Feststellung ist, dass die Pyramide immer die Einkommenspyramide immer steiler wird. Die Armen immer armer und die Reichen immer reicher. Im Armutsbericht der Regierung steht das drin. Das ist der Skandal dieser Gesellschaft. Und weil das soll so sein, darüber kommt das Wachstum dieser Gesellschaft als allererster Zweck dieser Gesellschaft zustande. Haben Sie mit Leuten, die dafür nicht taugen, kein Problem. Und dann gibt es halt diese ganze Behindertendebatte, auf die dann draufgesattelt wird, dass jetzt auch die Menschen selber hierzulande sich die Konkurrenzresultate falsch zurechtlegen und mit der falschen Zurechtlegung, Klammer auf, Stigmatisierung auf die Behinderten losgeht. Gut, nochmal Schluss. Ich wollte nur mal sagen, da oben meine E-Mail nehme ich ernst, da der Büchertisch, den nehme ich nicht so ernst. Ich möchte auch noch kurz was sagen, und ja? In der Mieter gibt es ein Drittel, das politische Forum. Wir haben jetzt die letzten zwei Semester keine Vorträge an der Uni Hannover gemacht, aber wir haben auch davor schon Ferg eingeladen oder auch andere Leute, die man, andere Referentinnen, die man auf der Seite Artudis trifft. Und wir wollen jetzt aber auch wieder Vorträge machen. Und wenn ihr da informiert werden wollt, könnt ihr euch hier gerne eintragen. Ich werde die einfach auf den Büchertisch legen. Ich werde auch einen Schlüssel dazu legen, wenn jemand keinen hat. Ja, genau. Und dann kriegt ihr ein, zwei E-Mails im Semester und das Bescheid, wenn es Vorträge gibt. Ich wollte noch sagen, die Debatte, die wir jetzt geführt haben, die bringt mir was. Weil dann weiß ich genau, an welchen Stellen ich noch weiter arbeiten muss, wo ich selber vielleicht noch was korrigieren muss und so weiter. Aber das ist schon in Ordnung. Gut.